Ein deutsches Märchen. Prinzessin Rosette. Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten zwei hübsche Söhne und eine kleine Tochter. Die hatten so schöne goldene Haare, dass jeder, der sie sah, sie lieben musste. Als es Zeit für die Taufe der Prinzessin war, lud die Königin Feen aus der ganzen Welt ein und veranstaltete ein prächtiges Bankett. Vielen Dank für das wundervolle Bankett. Wir bitten nun um Erlaubnis zu gehen. Vergesst nicht die gute Sitte der Feen. Berichtet mir über die Zukunft von Rosette. Eure Hoheit, wir fürchten, dass Rosette für ihre Brüder die Ursache für großes Unglück sein könnte. Sie könnten durch sie sogar den Tod finden. Das ist alles, was wir über die Zukunft deiner Tochter sehen können. Es tut uns sehr leid, nichts Besseres berichten zu können. Der König und die Königin waren zutiefst traurig. In den nächsten Tagen beriet sich der König mit seinen Ministern und den Weisen aus allen Teilen des Königreichs, aber keiner konnte eine Lösung finden. Währenddessen weinte die Königin an der Wiege von Baby Rosette. Meine Liebe, es scheint nur noch eine Hoffnung zu geben. Der König erzählte der Königin, dass es in einem großen Wald in der Nähe der Burg ein alter Einsiedler lebte und dass Menschen von nah und fern kommen, um ihn zu befragen. Dann fragen wir besser um seinen Rat. Vielleicht weiß er, was zu tun ist, um das Unglück zu verhindern, das die Feen vorausgesagt haben. Sie machten sich sehr früh am nächsten Morgen auf den Weg und die Männer des Königs ritten hinterher. Als sie den Wald erreichten, stiegen sie ab, denn die Bäume wuchsen so dicht, dass die Pferde nicht weiterkamen. So gingen sie zu Fuß zu dem hohlen Baum, in dem der Einsiedler lebte. Der Einsiedler erkannte sofort den König und die Königin. Willkommen, König und Königin. Wie kann ich zu Diensten sein? Die Königin erzählte ihm alles, was die Feen für Rosette prophezeit hatten und fragte, was sie tun sollte. Der Einsiedler antwortete, sie müsse die Prinzessin in einen Turm einsperren und sie niemals wieder herauskommen lassen. Die Königin dankte und belohnte ihn und sie eilten zurück ins Schloss. Die Prinzessin wurde in einem großen Turm eingesperrt und der König und die Königin und ihre beiden Brüder gingen jeden Tag zu ihr, damit ihr nicht langweilig wurde. Der älteste Bruder hieß der große Prinz und der zweite der kleine Prinz. Sie liebten ihre Schwester sehr. Eines Tages wurden sowohl der König als auch die Königin krank und starben am selben Tag. Alle Glocken im Königreich wurden geläutet. Jeder war traurig, aber besonders Rosette. Es ist Zeit für sie, den Thron zu besteigen. Die Herzöge und Ratgeber setzten den großen Prinzen auf einen goldenen Thron und krönten ihn mit einer Diamantkrone. Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Jetzt, wo wir die Herrscher sind, sollten wir unsere Schwester aus dem trüben Turm herausholen, dessen sie so müde ist. Guten Morgen, lieber Bruder. Bitte bring mich aus diesem öden Turm, denn ich habe ihn so satt. Lass uns diesen hässlichen Turm verlassen und sehr bald wird der König eine großartige Hochzeit für dich arrangieren. Als Rosette den wunderschönen Garten voller Früchte und Blumen mit grünem Gras und funkelndem Springbrunnen sah, war sie beeindruckt. Toll! Dies ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Was gefällt dir so sehr? Was ist das? Das ist ein V. Das ist ein wunderschönes Tier. Ich erkläre, dass ich nur den König der Pfauen heiraten werde. Aber, kleine Schwester, wo sollen wir den König der Pfauen finden? Oh, wo immer du willst, mein Bruder. Aber ich werde niemals jemand anders heiraten. Der König und der Prinz überlegten, wie sie den König der Pfauen finden sollten. Sie machten ein Porträt der Prinzessin, das ihr sehr ähnlich sah. Da du nur den König der Pfauen heiraten willst, machen wir uns gemeinsam auf den Weg in die weite Welt, um nach ihm zu suchen. In der Zwischenzeit, pass gut auf unser Königreich auf. Vielen Dank, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich verspreche sehr, auf das Königreich Acht zu geben. Der König und der Prinz machten sich auf den Weg. Der König und der Prinz gingen weiter und weiter. So weit, wie noch niemand gegangen war. Sie fragten jeden, den sie trafen. Kennst du den König der Pfauen? Aber die Antwort war immer nein, nein. Endlich erreichten sie eine Straße, an der Bäume standen. Und in jedem Baum saßen Pfauen, die man von weit rufen hörte. Die Straße führte sie in die Stadt, in der sie Männer und Frauen sahen, die ganz in Pfauenkleider gekleidet waren. Bald sahen sie den König, der in einem schönen, goldenen Wagen fuhr, der mit Diamanten und geschmückt war und von zwei Pfauen mit voller Geschwindigkeit gezogen wurde. Der König und der Prinz freuten sich, den König der Pfauen zu sehen. Ihr seht aus wie Fremde. Wer seid ihr? Hoheit, mein Bruder ist ein König, wie Sie. Und ich bin ein Prinz. Und dies ist ein Porträt unserer Schwester, der Prinzessin Rosette. Wir sind von weit her gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie sie heiraten möchten. Ihr Herz ist so golden und auch so schön wie Ihr Haar? Sie ist noch 100-mal reiner. So sei es denn. Dann will ich sie heiraten und vollends und wirklich glücklich machen. Sie wird haben, was sie begehrt, und ich werde sie von ganzem Herzen lieben. Aber seid gewarnt, wenn ihr Herz nicht so golden ist wie ihr Haar, dann werde ich euch bestrafen. Oh, damit sind wir natürlich einverstanden. So sei es. Dann geht in die königlichen Gastgemächer und bleibt dort, bis die Prinzessin eintrifft. Bald erhielten Rosette einen Brief von ihren Brüdern, in dem sie schrieben, der König der Pfaue sei gefunden worden und sie solle all ihre Schätze so schnell wie möglich zusammenpacken und zu ihnen kommen. Denn der König der Pfauen wartete darauf, sie zu heiraten. Der König der Pfauen wurde gefunden und ist bereit, mich zu heiraten. Rosette beschloss, den weisesten Mann der Stadt zum Verwalter des Königreichs ihres Bruders einzusetzen. Kümmere dich um Alice, dass die Menschen glücklich und zufrieden sind, bis der König zurückkehrt. Sie machte sich auf den Weg und nahm nur ihre Amme, die Tochter der Amme und ihren kleinen grünen Hund Frisk mit. Sie stiegen ins Boot und legten ab. Nachdem Rosette und Frisk einschliefen, sprachen die böse Amme mit dem Bootsmann. Möchtest du ein Vermögen machen? Natürlich, ich will. Nun, ich will dir 100 Goldmünzen geben, wenn du mir hilfst, die Prinzessin ins Meer zu werfen. Und wenn sie ertrunken ist, werde ich meiner Tochter ihre schönen Kleider anziehen. Und wir werden sie zum König der Pfauen bringen. Der wird nur froh sein, sie zu heiraten. Der Gedanke, 100 Goldmünzen zu bekommen, brachte ihn dazu, dem Vorschlag der bösen Amme zuzustimmen. Die böse Amme, ihre Tochter und der Bootsmann hoben die Prinzessin zusammen mit dem Federbett und Frisk auf und warfen sie ins Wasser. Zum Glück aber war das Bett der Prinzessin ganz mit Phönixfedern gefüllt. Die sind sehr selten und haben die Eigenschaft, immer auf dem Wasser zu schwimmen. Rosette trieb also weiter, als wäre sie auf einem Boot. Frisk, der plötzlich aufwachte, fing an zu bellen. Er bellte so lange und so laut, dass er Rosette und all die Fische weckte, die um das Bett der Prinzessin schwammen und mit ihren Köpfen daran stießen. Sie haben uns reingelegt. Die böse Amme und der Bootsmann waren zu diesem Zeitpunkt schon recht weit weg. Beeilen wir uns, ans Land zu gehen, denn wir müssen ganz in der Nähe der Stadt des Königs der Pfauen sein. Die Tochter der Amme zog Rosettes hübschestes Kleid an und bedeckte sich von Kopf bis Fuß mit deren Diamanten. Das Boot erreichte nun das Ufer des Königreichs des Königs der Pfauen. Als sie aus dem Boot stieg und die vom König der Pfauen gesandte Eskorte sie erblickte, waren sie sehr überrascht. Bringt mir etwas zu essen, sonst werde ich alle die Köpfe abschneiden lassen. Sie hat nur nicht nur kein goldenes Haar, sie ist auch böse. Was für eine Braut für unseren armen König. Sie war es sicher nicht wert, vom anderen Ende der Welt hergebracht zu werden. Die Prozession war lang und kam nicht schnell voran. Die Tochter der Amme saß in ihrem Wagen und versuchte, wie eine Königin auszusehen. Sie gab jeden, den sie erreichen konnte, Ohrfeigen und Schläge. Inzwischen hatte Rosette und Frisk mit Hilfe der Fische das Ufer des Pfauenkönigreichs erreicht. Vielen Dank, Freunde! Ich werde niemals eure Hilfe vergessen und eure Geschichte meinen Freunden und meiner Familie erzählen. Wir sollten uns beeilen. Geh voran, Frisk! Die Prozession erreichte den Palast, wo der König der Pfauen mit Rosettes Brüdern darauf wartete, die Prinzessin willkommen zu heißen. Die falsche Königin stieg aus der Kutsche und trat gegen einen Pfau in der Nähe. Aus meinem Weg! Was? Ihr zwei Gauner, die sich König und Prinz nennen, wagt es, mir so einen Streich zu spielen. Eure Schwester hat gar keine goldenen Haare und sie ist sicherlich nicht gütig. Glaubt ihr denn, dass ich diese kaltherzige Kreatur heiraten werde? Aber das ist nicht unsere Schwester. Das ist ein Missverständnis. Lügen, Lügen, noch mehr Lügen. Wachen! Werft sie und ihre Schwester als Gefangene sofort in meinen großen Turm. Halt! Rosette mit Frisk hinter sich lief auf den König der Pfauen zu. Sie kniete vor dem König nieder. Oh, König der Pfauen, ich bin die wahre Prinzessin Rosette. Und sie dort, die meine Kleider trägt, ist die Tochter meiner Amme. Der König der Pfauen war bestürzt. Rosette erklärte dem König der Pfauen alles. Wachen, ergreift die Amme und ihre Tochter und fesselt sie mit Seilen und werft sie ins Meer. Die Wachen entließen sofort die Brüder und ergriffen die böse Amme und deren Tochter, als Rosette sich an den König der Pfauen wendete und sagte: Oh, König der Pfauen, bitte tu ihnen nichts. Bitte vergib ihnen, dass ihre Gier sie überwältigt hat. Wenn sie ihn vergeben, werden sie sicherlich aus ihren Fehlern lernen und niemandem mehr Schaden zufügen. Der König der Pfauen war sehr beeindruckt von Rosettes freundlicher Geste gegenüber der bösen Amme und deren Tochter, obwohl die ihr so übel mitgespielt hatten. Er lächelte. Nicht nur dein Haar ist golden, auch dein Herz ist so golden, wie es nur sein kann. Ich bin sehr beeindruckt. Der König der Pfauen vergab der bösen Amme und ihrer Tochter. Die Amme gab Rosette all ihre Kleider und Juwelen und den Scheffel mit den Goldstücken zurück. Der König der Pfauen entschädigte den König und den Prinzen für die Art und Weise, wie sie behandelt worden war, überaus reichlich. Die Hochzeit fand bald statt und alle lebten glücklich und zufrieden. Selbst Frisk, der den größten Luxus und die besten Leckereien genoss, lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage.